Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 24. Dezember 1789. Ich bin jetzt voll Erwartung, lieber Körner. Vorgestern erhielt ich die Einwilligung von der Mutter, einer vortrefflichen Frau. Gestern schrieb ich an den Herzog um eine Erleichterung. Man sagte mir, dass ich es beim Herzog wohl würde durchsetzen können und missriet mir deswegen den Schritt, von dem ich dir in meinem letzten Briefe geschrieben habe. In Weimar wird seit einiger Zeit allgemein von meinem Verhältnis mit Lottchen gesprochen und der Herzog selbst sondierte die Stein darüber. Sie gestand es ihm, und da er es billigte, so ließ sie ein paar Worte von Pension fallen, die er nicht ganz abwies. Er hat seine Freude an solchen Dingen, und der Lengefeld ist er sehr gut. Ich habe große Hoffnung, dass etwas für mich geschehen wird. Einige Jahre, sehe ich schon, muss ich das akademische Leben schon noch mit ansehen, wär's auch nur, um die Mutter und meinen Vater zu beruhigen. Indessen stirbt entweder jemand, den du weißt, oder es öffnet sich mir sonst eine vorteilhafte Aussicht. Mit 800 Talern kann ich hier recht artig leben, gäbe mir der Herzog 200 und ich erwürbe durch 4 Vorlesungen des Jahres nur 200. Das Wenigste, was ich rechnen kann, so wären es schon 600 mit den 200, die mir die Mutter jährlich zuschießen kann. Durch Schriftstellerei will ich mir wenigstens ebenso viel als bisher erwerben, da mir in jeder Woche 2 Tage ganz frei und zusammengerechnet 2 Monate Ferien im Jahre bleiben. Sind meine Vorlesungen einmal ausgearbeitet, so ist jeder Tag ganz mein eigen. Ich hoffe also auch schon im ersten Jahre mit Abzahlung der Schulden einigen Anfang machen zu können. Schlägt die Unternehmung mit den Memoiren ein und kann der Verleger im Jahre, wie der Plan ist, 8 Bände verschließen, so ist mir dieses ein Objekt von 100 Louisdor, ohne dass ich mehr Arbeit habe als etwa 18 bis 20 Bogen eigene historische Arbeit und die Korrektur. Ich sehe der Zukunft ziemlich ruhig entgegen, fleißiger werde ich sein als in meiner bisherigen Lage, weil ich ruhiger und glücklich in mir selbst bin. An Kollegiengeld sind mir jetzt doch 8 Dukaten bezahlt und die meisten zahlen erst gegen Neujahr. So schlecht also auch mein erstes Privatum ausgefallen ist, so ist es doch nicht ganz leer und gibt mir bessere Hoffnung fürs Künftige. Mehr als einige Jahre werde ich diese Existenz wohl nicht aushalten, aber gewinne ich auch nichts, als dass mir das Ganze der Geschichte dadurch geläufiger wird, so will ich diese 2-3 Jahre nicht für ganz verloren halten. Mein Gemüt ist jetzt in einer sehr großen Bewegung, wie du mir gern glauben wirst. Die schnelle und so edle Einwilligung der Mutter rührte mich sehr. Sie muß viele Plane und Hoffnungen aufopfern und alles im Vertrauen auf mich und meine Liebe. Beulwitz schrieb mir kürzlich aus Genève. Und auch von dieser Seite wird sich ein gutes Verhältnis anknüpfen. könnte ich nur Lottchen hier in Jena eine angenehme Existenz bereiten. Ich muß mich fast ganz allein auf Paulus und seine Frau einschränken, und zum Glück lieben die Frauen einander sehr. Wenn ich mich von allen anderen hiesigen Verhältnissen frei erhalte, so vermeide ich wenigstens Plattitüden. Ich behalte meine gegenwärtige Wohnung und miete auch die übrigen Zimmer auf derselben Etage. Meine Hausjungfern wollen sich dazu verstehen, den Tisch zu besorgen, und ich komme wohlfeiler weg als bei eigener Menage. So brauche ich zu unserer Bedienung niemand als eine Jungfer für Lottchen. Ich behelfe mich mit meinen bisherigen Leuten. Da ich alle Möbel im Hause haben kann, so brauche ich mich auch nicht einzurichten, welches überhaupt nicht ratsam wäre, ehe ich weiß, wie lange ich bleibe. Das Schwerste also, der Anfang, wird mir ziemlich leicht, und was ich zu meiner eigenen Äquipierung brauche, ist wohl das meiste. Göschen gibt mir 400 Taler für einen Aufsatz über den 30-jährigen Krieg im historischen Kalender. Die Arbeit ist leicht, da der Stoff so reich und die Behandlung bloß auf die Liebhaber zu berechnen ist. Diese 400 Taler kommen mir gar gut um diese Zeit. Einige Bände Memoir, die ich zugleich übersetzen lassen will, Vorschüsse von der Mutter und etwas Fixes vom Herzoge, das mir Bertuch vorschießen muß, dieses zusammen schafft mir doch gegen 1000 Taler in die Hände, womit ich schon recht gut anfangen kann. Schreibe mir bald und sage mir, ob dich meine jetzige Lage freut und befriedigt. Ein andermal wollen wir von unseren Entwürfen reden. Grüße mir Minna und Dorchen, lebe wohl, dein Schiller.